Auch hier könnte man vermutlich analog urteilen, dass sich bei gleichbleibendem Schwund der Arten und der Ökosysteme das Gegensteuern auf die nächste Generation verlagerte und diese damit unverhältnismäßig stark belastet und folglich in ihren Rechten eingeschränkt werde. Eine besondere Bedeutung könnte auch das drohende Aussterben von Arten haben, da es irreversibel ist und damit einen fundamentalen, materiellen und nicht-materiellen Verlust für alle nachfolgenden Generationen mit sich bringt. In jedem Fall wäre es wichtig, dass sich Gesetzgeber und Gerichte mit dem Thema auseinandersetzen. Denn solche Klagen werden kommen, wie sich überhaupt der juristische Blick auf die Natur ändern dürfte. Interessante neue Ansätze dazu kommen aus Ländern mit großen indigenen Gemeinschaften, wie zum Beispiel Ecuador, wo die Natur mittlerweile als Rechtssubjekt anerkannt ist. Die Natur oder Pachamama, in der sich alles Leben erneuert und realisiert, hat ein Recht darauf, dass ihre Existenz sowie die Erhaltung und Regeneration ihrer Lebenszyklen vollständig respektiert werden, heißt es in Artikel 71 der Landesverfassung. Und jede Person kann von der öffentlichen Gewalt die Einhaltung der Rechte der Natur verlangen. Das bedeutet nicht, der Natur immer Vorrang zu geben. Sie obsiegt nicht automatisch im Konflikt mit sozialen oder wirtschaftlichen Interessen, worauf juristische Abhandlungen deutlich hinweisen. Sondern es findet eine Abwägung statt, wenn zwei oder mehrere Rechte miteinander konkurrieren. Hierbei gewinnt vor Gericht in letzter Zeit immer wieder die Natur, aber auch die Menschen, die in den betroffenen Regionen leben. Als historisch gilt ein Urteil des höchsten ecuadorianischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2021 zu einem Landnutzungskonflikt zwischen einem staatlichen Bergbauunternehmen und der autonomen Kantonsregierung sowie Gemeinden vor Ort. Als Folge verlor das Bergbauunternehmen seine Explorations- und Abbaurechte. Das Neue an diesem Ansatz ist, dass die Natur ernsthaft in die Abwägung einbezogen wird. Das UN-Expertennetzwerk Harmony with Nature zählt in der Zwischenzeit Initiativen in 30 Ländern, um derartige Rechtsansprüche der Natur zu kodifizieren. Auch in Deutschland wird über die Natur als Rechtssubjekt diskutiert, weil klar ist, dass sich das Recht angesichts der Herausforderungen von Klimawandel bis Naturverlust weiterentwickeln, gewissermaßen ökologisieren muss. Manche Fachleute, wie der Jurist Jens Kersten, meinen sogar, es brauche eine ökologische Revolution des Rechts.